ich mehr. Ich geh jetzt in Rente, das gefällt mir sehr. Dann leg dich auf dem Bett rum und leg die Beine hoch, oh yeah. Keiner will mich mehr. Ich bin über 50, ich sei noch viel zu alt. Meiner sei doch rostig, doch das lässt mich kalt. Denn ich geh jetzt in Rente und leg die Beine hoch, oh yeah.